Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 2. Dezember 1989 beschäftigte sich das RIAS Abendstudio mit Szenen einer besonderen Ehe. Im Feature von Barbara Sandberg ging es um die Tagebücher von Leo und Sofia Tolstoi. Das Ehepaar las sich die Einträge gegenseitig vor, Überraschungen blieben natürlich nicht aus. Tolstoi entpuppt sich als Konservativer, dem Ruhm als höchstes Ziel gilt. Sofia schwankt zwischen Ergebenheit und Selbstverwirklichung. Im November 2010 schrieb die Zeit: Selten ist eine Liebesgeschichte derart minutiös dokumentiert worden. Man bewegt sich in der Tolstoi-Welt wie ein Familienmitglied. Selten aber ist eine Liebe auch so erbärmlich in den Sand gesetzt worden. Zitat Ende. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von einer Partnerschaft in einem spannenden literarischen und historischen Umfeld. In seiner Jugend ist er ein Snob, ein Dandy, ein aristokratischer Stutzer gewesen. Sein Leben war das, was man damals liederlich nannte. Er saß mit Leidenschaft am Spieltisch, machte hohe Schulden, ließ keine Frau aus, die er kriegen konnte, holte sich schon bald eine Geschlechtskrankheit und war, wie er sich später seinen Dichterkollegen Anton Tschechow und Maxim Gorki gegenüber freimütig äußerte, ein unermüdlicher Hurenbock. In seinen Tagebüchern, die er vom 19. Lebensjahr bis zum Tode führte, gab er sich Rechenschaft über seine Sünden und Laster, schilderte den moralischen Katzenjammer, der auf jeden Exzess folgte, und fasste erneut gute Vorsätze, die bei dem ihm eigenen Hang zur Maßlosigkeit allerdings so hoch gesteckt waren, dass sie von vornherein zum Scheitern verurteilt sein mussten. Ich habe mich schon sehr geändert, aber noch immer nicht den gewünschten Grad an Vollkommenheit erreicht. Das Leitmotiv meines ganzen Lebens soll sein, ein besserer Mensch zu werden. Schon am nächsten Tag wird er rückfällig und bekennt: Meine Kräfte reichen nicht aus. Ein gutes Werk pro Tag, das genügt. Ich bin fest entschlossen, mein Leben meinem Nächsten zu widmen. Zum letzten Male sage ich mir, wenn ich im Laufe der 3 folgenden Tage nichts für andere tue, bringe ich mich um. Und einen Monat später? Wenn ich morgen nichts tue, begehe ich Selbstmord. In den Tagebüchern steht allerdings auch schon früh der Satz: Es gibt etwas, was ich mehr liebe, als gut zu sein, den Ruhm. Ich muss um jeden Preis berühmt werden. Lew Nikolajewitsch Tolstoi, 1828 als zweitjüngstes von 5 Geschwistern, hineingeboren in die patriarchalische Welt des besitzenden Landadels, verliert früh seine Eltern. Mit 2 die Mutter, den Vater mit 9 Jahren. Eine Tante übernimmt die Erziehung. Der junge Tolstoi studiert zunächst orientalische Sprachen und Jura, bricht seine Studien ohne Abschluss ab, tritt in die Armee ein, macht den Krimkrieg mit und lebt danach abwechselnd in Moskau und auf dem Lande. Zwischendurch gönnt er sich, wie viele russische Intellektuelle seiner Zeit, 2 längere Bildungs- und Vergnügungsreisen durch Europa, auf denen er auch Deutschland besucht. Er ist kein Unbekannter mehr. Seine 3 autobiografischen Werke »Kindheit«, »Knabenjahre« und »Jugend« haben Beachtung gefunden, ebenso die Erzählungen »Sewastopol« und »2 Husaren«, die seine Erlebnisse aus dem Krimkrieg zum Inhalt haben. Meine Laufbahn ist die Literatur. Schreiben und nochmals schreiben. Trägt er unter dem Datum des 10. Oktober 1855 in sein Tagebuch ein und fährt fort: Ab morgen arbeite ich mein ganzes Leben lang oder werfe alles hin. Regeln, Religion, Anstand, alles. Er tauscht die Literatur als Zeitvertreib ein gegen die Literatur als Berufung. Tolstoi ist 34, als er heiratet. Sofja Andrejewna Beers, Arzttochter aus Moskau. Hübsch, unerfahren und gerade 18 geworden. Sozusagen als Morgengabe überreicht er ihr seine Tagebücher, um sie über seine ausschweifende Vergangenheit zu informieren. Dann fällt er ziemlich roh über die Verschreckte her. Seitdem liegt ihr an den ehelichen Pflichten wenig. Zeit ihres Lebens wird sie sich nach Zärtlichkeit und Liebkosung anstelle handfester Sinnlichkeit sehnen. Aber Kinder wünscht sie sich leidenschaftlich. Und die bekommt sie. 13 Kinder kommen zur Welt, 5 sterben jung, 8 werden groß. Die Ehe verläuft stürmisch und endet mit einem Fiasko. Wie ihr Mann, so hat auch Sofja Tolstoi ausführliche Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen, die ihr als Selbstgespräch des Herzens dienten. Die umfangreichen, die Seitenzahl 1000 jeweils weit überschreitenden Tagebücher von Leo und Sofja Tolstoi sind bewegende menschliche Dokumente, die Einblick geben in die Höhen und Tiefen einer fast 50 Jahre währenden Ehe sowie in die Privatsphäre eines großen Dichters und seiner Familie. Lange Zeit hat Leo Tolstoi nicht an Heiraten gedacht. Doch als die zierliche Sofja Beers mit den großen dunklen Augen und den reizenden Grübchen im herzförmigen Gesicht seine Werbung mit einem »Ja, natürlich« annimmt, da setzt es durch, dass die Hochzeit bereits eine Woche nach der Verlobung stattfindet. Die ersten Tage vergehen wie im Fluge. 20., 21., 22., 23., 24. September 1862. Moskau, Jasnaja Poljana. Am Hochzeitstage Furcht, Misstrauen und der Wunsch zu fliehen. Die feierliche Zeremonie. Sie war verweint. Die Nacht ein schwerer Traum. Nicht sie. Früh am Kaffeetisch, unbehaglich. Am Nachmittag geschlafen. Sie schrieb. Unvorstellbares Glück. Es kann nicht sein, dass all das erst mit dem Tode enden soll. 26., 27., 28., 29., 30. September. Kann nicht arbeiten. Heute gab es eine Szene. Ich war niedergeschlagen, dass bei uns alles so ist wie bei den anderen. Sagte es ihr. Sie kränkte mich. Ich musste weinen. Sie ist wundervoll. Ich liebe sie noch mehr. Ob aber alles echt ist. Und wieder schreibt sie neben mir. Die Gräfin Tolstoi schreibt in ihr Tagebuch. Die Vergangenheit meines Mannes ist so schrecklich für mich. Werde ich mich wohl jemals damit abfinden können? Wenn er mich küsst, denke ich, er ist ja nicht zum ersten Mal verliebt. Ich kann es Gott einfach nicht verzeihen, dass er es so eingerichtet hat, dass sich die Leute erst die Hörner abstoßen müssen, ehe sie anständige Menschen werden. Gestern sprachen wir uns aus. Ich war sehr erleichtert, wurde richtig vergnügt. Ich bin ganz furchtbar traurig. Mein Mann ist krank, hat schlechte Laune, liebt mich nicht. Ich habe das zwar erwartet, aber nicht gedacht, dass es so furchtbar würde. Und die anderen denken, ich sei wahnsinnig glücklich. Niemand weiß, dass ich unfähig bin, ihn oder mich glücklich zu machen. Ich höre, wie er schläft. Für mich ist es schrecklich, allein zu sein. Wie abstoßend ist die körperliche Liebe. Der junge Ehemann hat einen allegorischen Traum, in dem sich seine Frau in eine Porzellanpuppe verwandelt. Glatt, kalt und hart und nur zum Ansehen bestimmt. Ich befand mich in einer schrecklichen Lage, wusste nicht, was ich denken oder sagen sollte. Sie sah mich nicht an, sondern durch mich hindurch. Ich ergriff sie und wollte sie aufs Bett hinübertragen. Doch meine Finger fanden auf ihrem kalten Porzellankörper keinen Halt. Ich habe den Beginn seiner Werke gelesen. Überall, wo er von Liebe, von Frauen spricht, empfinde ich Abscheu und Kummer. Am liebsten würde ich alles verbrennen, damit nichts mich mehr an seine Vergangenheit erinnert. Und wenn ich ihn umbringen und dann neu erschaffen könnte, würde ich das mit Freuden tun. Anlass zu Sofjas manisch exaltierter Eifersucht bietet auch die ständige Gegenwart von Tolstois früherer Geliebter, einer einfachen Bäuerin, die mit einem Leibeigenen verheiratet ist, aber ein Kind vom Gutsherrn hat. Graf Tolstoi lässt diesen Sohn als Dorfjungen heranwachsen, später ist er zeitweilig Kutscher bei einem seiner legitimen Söhne. Da Sofja die Tagebücher ihres Mannes gelesen hat, weiß sie, dass keine andere Frau seine Liebe und Leidenschaft in gleichem Maße erregt hat wie diese Aksinja Basejkina. Später, nach den Erfahrungen eines langen Lebens und einer langen Ehe, hat er das Thema seiner Jugend noch einmal aufgegriffen und künstlerisch verarbeitet, in der erst nach seinem Tode veröffentlichten Erzählung »Der Teufel«. Ich glaubte, ich hätte sie genommen. Indessen hatte sie mich genommen. Sie nahm mich und ließ mich nicht mehr los. Ich betrog mich selbst, als ich heiratete. Seit ich mit ihr zusammen war, beherrschte mich ein neues Gefühl, das echte Gefühl eines Ehemanns. Wir kennen diese Worte bereits. Sie führen zurück zu Tolstois Tagebucheintragung von 1860. Kein Rehbockgefühl mehr, sondern das eines Ehemanns zu seiner Frau. Seine Frau aber wurde Sofja Beers. 6 Postpferde bringen das junge Paar in der riesigen Dormeus, dem hochgetürmten Reisewagen, nach Jasnaja Poljana, dem 200 Kilometer von Moskau entfernten Gut, das nach Teilung des Familienbesitzes Tolstois Eigentum geworden ist. Jasnaja Poljana heißt Lichte Wiese und ist ein etwas heruntergekommenes Anwesen. Die Äcker, Wiesen und Waldungen, die lange Birkenallee, der große Park mit den schönen alten Bäumen, der Rasen mit den Blumenrabatten, die Tennis- und Cricketplätze, die Obst- und Gemüseplantagen, der Apfelgarten, der zu den größten Europas zählt, die Scheunen und Stallungen mit dem beachtlichen Groß- und Kleintierbestand, alles bedarf der Pflege und Erneuerung. Mit dem Herrenhaus steht es nicht anders. Das 36 Zimmer umfassende schlossartige Gebäude, in dem Leo Tolstoi und seine Geschwister zur Welt gekommen waren, existiert nicht mehr. Der junge Graf hat es auf Abbruch an einen Nachbarn verkaufen müssen, um seine Spielschulden zu bezahlen. Habe 2 Tage lang Karten gespielt, Tag und Nacht. Das Ergebnis ist klar, Verlust von Jasnaja Poljana. Bin mir aufs Äußerste zuwider. Hatte der 26-Jährige im Januar 1855 ins Tagebuch geschrieben und ohne Unterlass weiter gespielt und weiter verloren. Übrig geblieben von dem säulengeschmückten Haupttrakt, den der zahlungskräftige Nachbar 30 Kilometer weiter auf seinem Grund und Boden wieder aufbaut, sind nur 2 Seitenflügel. Der eine davon ist als Dorfschule bestimmt, in dem anderen richtet sich das Ehepaar ein. Auch hier keinerlei Luxus. Spärlich möblierte Räume, nur durch Palmölkerzen erleuchtet und wenige Teppiche erwärmt. Nackter, kalter Fußboden in den ungemütlichen Schlafzimmern. Und Graf Tolstoi, der gleich am ersten Tag die nur für Moskau bestimmte europäische Kleidung mit dem bäuerlichen Russenkittel vertauscht, bettet des Nachts sein Haupt nicht auf ein Kissen, sondern auf ein unbezogenes, hartes Lederpolster. Federbetten und Leinenbezüge hat er bisher für überflüssig erachtet. Nach dem Frühstück widmet er sich der Landwirtschaft oder zieht sich in sein Arbeitszimmer zurück. Es ist schrecklich, allein zu sein. Ich bin das einfach nicht gewöhnt. Bei uns zu Hause war immer so viel Leben. Hier ist alles tot, wenn er nicht da ist. Das einzige Zeichen seiner Liebe ist ein Handkuss und die Tatsache, dass er mir nichts Böses tut. Die junge Gräfin langweilt sich. Ihren Platz hat sie noch nicht gefunden. Das Leben verläuft so ruhig in Jasnaja Poljana. Ein bisschen Sticken, ein bisschen Klavierspielen, ein paar Briefe und Tagebucheintragungen. Ganz anders als in Moskau, wo der Vater Hofarzt beim Zaren ist und mit seiner Familie im Kreml wohnt. Und hier nun keine Gelegenheit, die hübschen Kleider zu tragen, die zu ihrer Aussteuer gehören, keine Gesellschaften, keine Teeeinladungen, keine Tanzvergnügen, keine Kutschfahrten durch hell erleuchtete Straßen oder fröhliche Schlittschuhpartien auf dem Eis, kein jugendlicher Freundeskreis, keine herzliche Geschwistergemeinschaft, nur das alte Tantchen, dem sie abends im Salon Gesellschaft zu leisten hat. Bald erwartet sie das erste Kind. Auch der Graf ist nicht zufrieden. Man streitet sich um Nichtigkeiten, verträgt sich wieder, kittet die Schrammen und Risse mit Küssen, wohlwissend, dass Küsse kein zuverlässiger Kitt sind. Noch ist kein Jahr vergangen und er ist sich klar darüber, dass er kostbare Zeit im Müßiggang vertan hat. Ich bin ein Spieler und Trunkenbold. Im Rausche des Gutsbesitzer-Daseins habe ich unwiederbringliche 9 Monate vergeudet, die meine besten hätten sein können und die ich beinahe zu den schlechtesten meines Lebens gemacht habe. Was brauche ich? Ich will glücklich leben, das heißt von ihr und von mir selbst geliebt werden, aber die ganze Zeit hasse ich mich. Morgen schreibe ich. Schon zum 3. Male setze ich mich zum Schreiben. Es ist entsetzlich, fürchterlich und sinnlos, sein Glück an materielle Bedingungen zu knüpfen, an ein Weib, Kinder, Gesundheit und Reichtum. Herr, erbarme dich und hilf mir. Erst einmal hilft der Herr, dass Sofja ihr erstes Kind gesund zur Welt bringt. 10 Monate verheiratet, schrecklich mutlos, suche automatisch Unterstützung, so wie das Kind meine Brust sucht. Ich krümme mich vor Schmerzen. Ljowa ist grausam. Die junge Mutter kann den kleinen Sohn nicht stillen und verlangt eine Amme. Ljowa oder Ljowotschka, so der russische Kosename für Leo, verweigert ihr den Wunsch. Eine Mutter, die ihr Kind nicht selbst stillt, ist keine Mutter. Er ist wütend, sie verzweifelt. Habe gerade sein Tagebuch gelesen. Alles scheint zu Ende zu sein. Wäre es nicht das Beste, du machtest dich aus dem Staube Sonja Andrejewna. Ihr Mann liest die Eintragung und schreibt eine Entschuldigung darunter. Verzeih mir, Sonja, mein Liebling. Sonja ist die russische Koseform für Sofja. Sonja, verzeih mir, ich war ekelhaft zu dir. Aber in mir steckt ein guter Mensch, der manchmal schläft. Liebe ihn, Sonja, und verdamme ihn nicht. Eine Stunde später sieht er das Kind an der Brust der Amme und streicht das eben Geschriebene wieder durch. Das Problem wird schließlich dem Schwiegervater in Moskau schriftlich vorgelegt. Er schreibt zurück: Ihr benehmt euch, als hättet ihr Sinn und Verstand verloren. Du, liebe Sonja, hältst dich für eine unglückliche Mutter, weil du eine Amme nehmen musst. Und dein Mann tröstet dich mit der Versicherung, er werde das Kinderzimmer nicht mehr betreten, weil ihn die Atmosphäre dort anwidere. Weißt du denn wirklich nicht, du Musterehemann, wie sehr seelische Erregung dem Organismus schadet? Besonders einer Wöchnerin? Und du, Sonja, beruhige dich und mache nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Dr. Beers Vorhaltungen nützen nicht viel. Die Schwierigkeiten und Missverständnisse, bedingt und begleitet durch die jegliche Norm überschreitenden Gefühlsschwankungen dieses sich so ähnlich unähnlichen Paares, gehen weiter. Es erweist sich als ein verhängnisvoller Fehler, dass die Eheleute ausgemacht haben, ihre Tagebücher vor dem Partner nicht zu verschließen. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, ist nahezu gelogen, unecht. Der Gedanke, dass sie auch jetzt über meine Schulter mitliest, mindert und verdirbt meine Wahrheit. Jetzt schreibt er. Wahrscheinlich ebenfalls Tagebuch. Ich lese es nur ganz selten. Wenn man die Aufzeichnungen des anderen liest, wird man sofort unaufrichtig bei der Niederschrift der eigenen Empfindungen. Alles wird für die Ewigkeit festgehalten. Jede depressive Verstimmung, jede momentane Enttäuschung und Verärgerung, jeder Verdacht. Und so lesen sich die Tagebücher der Tolstois streckenweise als eine beklemmende Aneinanderreihung von Zweifeln, Kränkungen und Verletzungen, von Klagen, Anklagen und Selbstanklagen, von Vorwürfen und Beleidigungen, Verteidigungen und Rechtfertigungen. Doch als Leo Tolstoi ein halbes Jahrhundert später, ganz am Ende seines Lebens, erstmals ein winziges privates Tagebuch beginnt, das er in seinem Stiefelschaft versteckt hält, da ist es zu spät. Da wird Sofja Tolstoi wie von Sinnen alle Ecken und Winkel des Hauses durchsuchen, um ihrem Mann auch das letzte Geheimnis zu entreißen. Geht es doch um sein Testament, dessen Inhalt über ihre und ihrer Kinder Zukunft bestimmen soll. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Die Ehe bleibt stürmisch, ist nach wie vor erheblichen Belastungen ausgesetzt. Dennoch können Tolstois Tagebucheintragungen nach Abschluss des zweiten und dritten gemeinsamen Jahres als Symptom für eine gewisse Beruhigung gelten, die etwa anderthalb Jahrzehnte vorhält. Meine Beziehungen zu Sonja haben sich gefestigt, sind dauerhaft geworden. Wir lieben einander. Das heißt, sind einander teurer als alle anderen Menschen auf Erden und können einander in die Augen sehen. Keine Geheimnisse und nicht das geringste Bedauern. Ich habe seitdem einen Roman begonnen, etwa 10 Druckbogen geschrieben, befinde mich aber jetzt in der Phase des Überarbeitens und Änderns. Meinen Sohn gewinne ich allmählich sehr lieb. Ein völlig neues Gefühl. Um die Wirtschaft ist es gut bestellt. Habe mich in die Geschichte Napoleons und Alexanders vertieft, bin wie besessen von dem Gedanken, ein psychologisches Werk zu schreiben. Alle Feigheit, allen Wahn, alle Widersprüche der Menschen, ihrer eigenen und die ihrer Umwelt, werden dort zur Sprache kommen. Den ganzen Tag an der Schlacht geschrieben. Schlecht. Zeitig auf Jagd gefahren, Neuschnee, mit Behagen einen Hasen geschossen. 2 Kapitel völlig neu durchdacht. Arbeite zu wenig. Gestern eine Aussprache mit Sonja führt zu nichts. Sie ist schwanger. 2 Weißhasen geschossen. Ich erschöpfe meine Kräfte auf der Jagd. Die Arbeit macht Fortschritte. Mit Sonja in bestem Einvernehmen. Schreibe. Befinden ist gut. Beende den dritten Teil. Vieles klärt sich. In nur einer halben Stunde 2 Hasen geschossen. Dann schweigt das Tagebuch für eine Reihe von Jahren. Jahre, in denen Entscheidendes geschieht und noch Entscheidenderes sich anbahnt. Wir haben Kenntnis davon durch die zahlreichen Biografien, die Tolstois Leben lückenlos belegen, sowie durch die Tagebücher seiner Frau, die, zwar jetzt auch seltener und unregelmäßiger geführt, das Bild subjektiv abrunden. Tolstoi hat einen großen Roman begonnen. Er heißt vorerst »Das Jahr 1805« und bedingt ein umfangreiches Quellenstudium. Lektüre von Büchern und Dokumenten, Besuche in Archiven, Bibliotheken und Museen sowie eingehende Ortsbesichtigungen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Exkursion. Wenn Gott mir Gesundheit und alles andere Notwendige verleiht, werde ich aus der Schlacht von Borodino eine Beschreibung machen, wie es bis heute noch keine gegeben hat. Den ganzen Winter über hat Ljowa in einer Erregung geschrieben, die ihn oft bis zum Weinen brachte, schreibt Sofja an ihre Schwester, und im Tagebuch hält sie fest: Ich verbringe jetzt viel Zeit damit, Ljowas Roman abzuschreiben. Für mich ist das ein ganz großes Vergnügen. Ich erlebe eine ganz neue Welt von Ideen und Erfahrungen, schreibe schnell, um mit der interessanten Entwicklung Schritt zu halten. Wenn der lange Weg vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Fassung zurückgelegt ist, wird Sofja die etwa 1500 Druckseiten 8-mal abgeschrieben haben. 5 Jahre lang hat Tolstoi an dem Manuskript ständig geändert, das Geschriebene korrigiert, verworfen, gestrichen, zerrissen, umgeschrieben, das Thema erweitert und schließlich neu konzipiert. 1869 liegt, nach einigen Vorabdrucken, »Krieg und Frieden«, wie der Titel nun lautet, der Öffentlichkeit vor. Ein grandioses, 4-bändiges Epos über das Leben des russischen Adels vor dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege. Das Buch hat zugleich großen Erfolg. Es begründet Tolstois Weltruhm. Ein solcher Wurf ist nicht so schnell wiederholbar. Der berühmte Autor, erschöpft von der immensen Anstrengung, widmet sich zunächst anderen Aufgaben. Sein pädagogisches Interesse ist neu erwacht. Er schreibt eine Elementarfibel, das Alphabet, sowie russische Lehrbücher, die vom Volksbildungsministerium als Unterrichtsmittel zugelassen werden. Auch die Dorfschule für Bauernkinder, die er schon vor seiner Eheschließung in einem der Flügel des Gutshauses eingerichtet hatte, wird unter Mitwirkung der beiden ältesten Tolstoi-Kinder, 8 und 9 Jahre alt, wieder in Betrieb genommen. Nach den Feiertagen beschlossen wir, die Schule zu eröffnen. Und jetzt kommen täglich 35 Kinder ins Haus. Alle machen mit. Onkel Kostja, Ljowotschka und ich unterrichten. Auch Tanja und Serjoscha geben schon recht ordentliche Lehrmeister ab. In einer Woche haben alle Kinder das ABC gelernt und können schon buchstabieren. Sofjas Begeisterung hält nicht allzu lange vor. Ihren Geschwistern teilt sie ihre Verärgerung mit. In unserem Hause logieren 12 Volksschullehrer. Ljowotschka führt ihnen seine Unterrichtsmethode vor und sie sprechen täglich alles durch. Der Roman bleibt liegen und das kränkt mich. Dabei regnet es Briefe aus allen Redaktionen. Man bietet 10.000 im Voraus und 500 Rubel für den Bogen. Ljowotschka spricht gar nicht darüber. Aber mir ist es gar nicht um das Geld zu tun, sondern ich liebe und schätze seine Arbeit. Das heißt, das Schreiben von Romanen. Aber für Fibeln, Arithmetik und Grammatikbücher kann ich kein Interesse heucheln. Und jetzt fehlt mir eben diese Arbeit, die ich liebe, die mir Vergnügen bereitet und für die ich stets große Hochachtung empfunden habe. Hier soll eine hübsche Geschichte eingeschaltet werden, die nicht nur Thomas Mann erzählt hat, und die lautet so: Es war im Frühjahr 1873, als Graf Leo Tolstoi eines Abends in das Zimmer seines ältesten Sohnes trat, der eben seiner alten Tante aus einem Band Puschkin-Erzählungen vorlas. Der Vater nahm das Buch und las die Worte: In Graf Ells Landhaus trafen Gäste ein. Wie schön, wie einfach, sagte er, gerade so muss man beginnen. Ging in sein Arbeitszimmer und schrieb: Im Hause der Oblonskis herrschte große Verwirrung. Das war der erste Satz von Anna Karenina. Der heutige Anfang, das Aperçu von den unglücklichen und den glücklichen Familien, ist eine spätere Voranstellung. Eine tragische Erinnerung kommt hinzu. Der zerstückelte Körper einer schönen und klugen Frau, die sich auf einem Bahnhof in der Nähe von Jasnaja Poljana vor den Zug geworfen hatte, nachdem ihr Geliebter sie verlassen und sich einer neuen Liaison zugewandt hatte. Als Nachbar des ungetreuen Gutsbesitzers wohnte Tolstoi der Obduktion bei. Im Mai 1873 schreibt er an einen Freund, dass die Rohfassung eines lebendigen, lebensvollen Romans, der seine Seele vollkommen beherrsche, fertig sei. Sofja kann zufrieden sein. Doch bald schon liest man's anders. Der Schwung lässt nach, der Roman entwickelt sich nur langsam und in großen Abständen. Ich arbeite wieder an der langweiligen, trivialen Anna Karenina, und bitte Gott einzig darum, sie mir so schnell wie möglich vom Hals zu schaffen. Ach, wenn doch nur jemand an meiner Stelle Anna Karenina zu Ende schreiben könnte. Er verwirft, streicht, schreibt neu, ist nervös und schlecht gelaunt. Seine Stimmung überträgt sich auf seine Frau. Ich schaue manchmal in mein eigenes Herz und frage mich, was ich eigentlich will. Und zu meinem großen Entsetzen antworte ich, ich will mich in ausgelassener Gesellschaft vergnügen, will elegante Kleider, möchte bewundert werden, möchte, dass man mich schön findet und dass Ljowa das alles sieht und hört, dass er eine Zeit lang ein ganz normales Leben führt mit mir. Ich lasse mir heute das Haar ondulieren und freue mich bei dem Gedanken, hübscher auszusehen, auch wenn niemand da ist, der mich anschauen könnte. Aber das ist ja auch gar nicht nötig. Meine neuen Bänder gefallen mir. Ich möchte auch noch einen neuen Ledergürtel. Und nachdem ich das alles aufgeschrieben habe, möchte ich weinen. Oben sitzen die Kinder und warten auf mich. Sie ist 11 Jahre verheiratet, noch nicht 30, hat 6 Kinder und bald das erste kleine Grab auf dem Friedhof. Was hier vorgefallen ist, weiß Gott allein. Es begann mit einer Art heiserem Pfeifen, das immer schlimmer wurde. Und innerhalb von 2 Tagen hat ihn die Krankheit hinweggerafft. Und dann war dieses fröhliche, dicke Kindchen tot. In Tolstois Tagebüchern kommt der Tod des kleinen Petja, der an Diphtherie starb, nicht vor. Aber dafür geht es mit dem Roman voran. Sofja kann ihrer Schwester berichten. Jetzt arbeiten wir endlich wirklich an Anna Karenina. Das heißt ununterbrochen. Ljowotschka ist überreizt, konzentriert. Täglich stellt er ein neues Kapitel fertig. Und ich schreibe beharrlich Stück für Stück wieder ab. 1878 liegt Anna Karenina, vorher bereits in unregelmäßigen Abständen als Fortsetzungsroman veröffentlicht, als gedrucktes Buch vor. Die tragische Ehebruchsgeschichte aus der feinen Moskauer und Petersburger Gesellschaft mit dem biblischen Motto »Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten« erregt zugleich die Gemüter. Tolstoi hat viele autobiografische Einzelheiten in dem Werk verarbeitet. Aus der aristokratischen Lebewelt wie aus dem ländlichen Bereich, die er beide aus eigener Erfahrung gleich gut kannte. Die Fakten und Daten seines äußeren Lebens, seine Verlobung und Heirat, die Geburt seines ersten Kindes, aber auch sein inneres Leben, seine Gewissensnot, seine Grübel- und Zweifelsucht übernahm er aus den eigenen Tagebuchaufzeichnungen und denen seiner Frau, zum Teil wortgetreu, und ließ sie das glücklichere Paar, Kitty und Levin, stellvertretend für Sofja und Leo Tolstoi im Roman noch einmal durchleben. Mit dem Ruhm kommt das Geld. Anna Karenina bringt Riesensummen ein. Dem Autor schafft das Probleme. Die Familie freut sich. Heute bin ich bei klarem Frostwetter mit Serjoscha und Tanja nach Tula gefahren. Wir haben für Tanja einen Pelz, für Serjoscha einen Halbpelz für 12 Silberrubel und einen warmen Mantel für 65 Silberrubel gekauft. Für Tanja Stiefel, für mich eine Fuchsjacke und noch vieles andere bestellt. Ljowotschka hatte den ganzen Tag zu Hause gearbeitet und kam uns dann bei unserer Heimkehr entgegen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich schon von Weitem seinen grauen Mantel sehe. Für die Jungen brachte ich Brummkreisel, das Stück zu 10 Kopeken, für Mascha einen kleinen Fingerhut, Ohrringe, eine Brosche, Glasperlen für ihre Puppe, für alle warme Handschuhe und noch ein paar Kleinigkeiten mit. Da wir den ganzen Tag nichts außer süßen Piroggen und Brot aus gesiebtem Mehl gegessen haben, bin ich jetzt ganz erschöpft. Tolstois Versuche, in seiner Familie einen bescheideneren Lebensstil einzuführen, als er in seinen Kreisen gemeinhin üblich ist, sind längst gescheitert. Längst sind die traditionellen grauen Russenkittel gegen elegantere Kleidung ausgewechselt, die Zimmereinrichtung vervollständigt, die holprigen Bauerngefährte durch bequeme Kutschen ersetzt worden. Die Kinder werden von einer Unzahl in- und ausländischer Hauslehrer und Gouvernanten in allem unterrichtet, was zu einer standesgemäßen Bildung und Erziehung gehört. Alte und neue Sprachen, Zeichnen, Gesang und Klavierspiel, Tanz und Leibesübungen, feine Handarbeiten, gesellschaftlicher Schliff. Kostbares Silber schmückt den Tisch, die Diener tragen weiße Handschuhe zum Servieren, das Haus ist ständig voller Gäste, Turgenew, Tschechow und Gorki kommen zu längerem Aufenthalt, auch Rainer Maria Rilke macht seine Aufwartung, ebenso ein junger Doktor der Philosophie namens Thomas Masaryk, der eines Tages Präsident der Tschechoslowakei sein wird. Feste werden gefeiert, Maskenbälle veranstaltet, Kutsch- und Schlittenfahrten unternommen. Und Sofja Tolstoi, die Gutsherrin, inzwischen ein wenig fülliger geworden, das große Schlüsselbund am Gürtel und die Lorgnette vor dem kurzsichtigen Augen, hat alles fest im Griff. Die wichtigste Person im Haus ist Mama, schreibt der Sohn Ilja über seine Mutter. Die wichtigste Person im Haus ist Mama. Alles hängt von ihr ab. Sie bestellt das Menü bei Nikolai dem Koch, sie erteilt die Erlaubnis zum Ausgehen und sie näht unsere Hemden. Ständig sieht man sie ein Kind stillen. Den ganzen Tag läuft sie Trepp auf, Trepp ab. Mit ihr kann man sich zwar einige Streiche erlauben, allerdings wird sie auch manchmal böse und straft uns. Sie weiß alles besser als andere. So weiß sie zum Beispiel, dass man sich täglich waschen, abends Suppe essen, Französisch sprechen, fleißig arbeiten muss und sich nicht auf dem Boden wälzen und die Ellbogen nicht auf den Tisch stemmen darf. Wenn sie uns verbietet, draußen zu spielen, weil es regnen wird, so kann man sicher sein, dass dies auch bald eintritt und man ihr gehorchen muss. Nun wäre es durchaus falsch zu behaupten, Tolstoi hätte sich von Anfang an gegen den von seiner Frau eingeführten Lebensstil zur Wehr gesetzt. Vielmehr hat er ihre feudalen Ambitionen in den ersten Jahren, wenn auch nicht gerade gefördert, so doch auch nicht behindert. Er verachtete keineswegs gute Speisen und Getränke und nahm auch am Familienleben teil, wenn er nicht gerade schrieb. Er spielte mit den Kindern, sobald sie größer waren, Tennis, Cricket und sogar Fußball, badete mit ihnen in der Waronka, dem kleinen Fluss, der durch das Besitztum führte, sammelte Pilze mit ihnen, nahm sie mit zur Jagd, lief im Winter Schlittschuh mit ihnen und las ihnen abends vor. Wie ein Tag in Jasnaja Poljana aussah, als die Welt der Familie Tolstoi noch einigermaßen in Ordnung war, das erfahren wir von Sohn Ilja. Mein Vater stand ziemlich spät auf und begab sich nach Erledigung seiner Garderobe in den Saal zum Frühstück. Er bleibt nicht lange, zieht sich bald mit einem Glas Tee in sein Arbeitszimmer zurück. Die Kinder verteilen sich im Winter auf die Klassenzimmer und gehen im Sommer in den Garten. Die Mutter näht, versorgt die Kleinen. Häufig erscheinen auch Kranke aus dem Dorf, die sie versorgt. Bis 3 oder 4 muss im Haus Ruhe herrschen, weil der Vater arbeitet. Dann geht er baden oder spazieren oder zur Jagd. Er reitet auch viel aus. Um 5 läutet die Glocke zum Mittagessen. Der Vater verspätet sich häufig, hat meist großen Hunger, ist schnell und gierig. Es folgt eine kurze Unterhaltung, dann arbeitet er wieder und um 8 versammelt sich die ganze Familie um den Samovar zur Unterhaltung, Musik, Schach und Kartenspiel. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich. Als Tolstoi seiner Anna Karenina diesen inzwischen berühmten und oft zitierten Satz voranstellte, da bezog er ihn gewiss nicht nur auf die Vorkommnisse im Roman, sondern ebenso auf seine eigene Situation. Die besondere Art des Unglücklichseins hing in der Familie Tolstoi mit der schweren inneren Krise zusammen, die den Dichter Ende der 70er Jahre zu einer völligen Abkehr von seinem bisherigen Leben veranlasste. Der Beginn fällt etwa mit seinem 50. Lebensjahr zusammen, mit ständigen, oft nicht näher definierten Störungen seines körperlichen Befindens, vielleicht auch einer echten Schaffenskrise. Und nicht zuletzt mit den katastrophalen politischen und wirtschaftlichen Zuständen im Lande, mit Missernten, Hungersnot, sich häufenden, grausamen Übergriffen der zaristischen Staatsgewalt auf unliebsame Untergebene, sowie den erschütternden Nachrichten vom russisch-türkischen Krieg von 1877-78. Etwas in ihm beginnt sich zu verändern. In seiner groß angelegten Beichte legt er sich Rechenschaft ab über seine Wandlung. Ich erlebte Augenblicke des Zweifels und Augenblicke des Stillstands. Und in solchen Augenblicken fragte ich mich, wozu? Wohin führt das? Gut, du wirst berühmter als Gogol, Puschkin und Shakespeare, Molière und alle Schriftsteller der Welt sein. Und weiter? Ich war zu jenem Punkte gelangt, wo ich spürte, dass ich, obwohl ein wohlhabender und gesunder Mann, nicht mehr weiterleben konnte. Und so kam es, dass ich trotz meines äußerlichen Glücks mich gezwungen sah, einen Strick vor mir selbst zu verstecken, um nicht in Versuchung zu geraten, mich an dem Querbalken aufzuhängen, der 2 Schränke in dem Zimmer verband, in dem ich mich allabendlich allein auszog. Ich unterließ auch das Jagen und der Versuchung zu entgehen, auf so einfache Weise meinem Leben ein Ende zu setzen. Tolstoi, getauft und erzogen im russisch-orthodoxen christlichen Glauben, dem er jedoch bereits in jungen Jahren völlig abgeschworen hatte, versucht es nun ernstlich mit der Religion. Er führt Gespräche mit hohen Geistlichen, aber auch einfachen Menschen aus dem Volk, besucht Gottesdienste und Klöster, dazu Armenhäuser, Gerichtsverhandlungen und Gefängnisse. Und seine kritische Haltung gegenüber der offiziellen Kirche verstärkt sich. Sein Heil und das der ganzen Menschheit sieht er in Armut, Keuschheit und tätiger Nächstenliebe im Sinne einer Art Urchristentum. Doch das findet er nirgends verwirklicht. Sofja Tolstoi hat für die Seelenkrise ihres Mannes wenig Verständnis. An ihre Schwester schreibt sie: Ljowotschka arbeitet immer, wie er sich ausdrückt. Leider schreibt er aber irgendwelche religiösen Abhandlungen, liest und denkt nach, bis er Kopfweh bekommt. Und das alles geschieht, um nachzuweisen, wie wenig die Kirche der Lehre des Evangeliums entspricht. Es werden sich in Russland kaum 10 Menschen finden, die sich dafür interessieren. Ich wünsche nur, dass er es möglichst rasch überwindet und dass es wie eine Krankheit vergeht. Der Wunsch geht nicht in Erfüllung. Die Umkehr, seine Wiedergeburt, wie Tolstoi die Krise nennt, erweist sich als ein immerwährender, erst mit dem Tode endender Prozess. Der Zwiespalt in der Familie verstärkt sich, als 1881 ein Haus in Moskau gekauft wird, in dem man künftig die Wintermonate verbringen will, um den heranwachsenden Kindern bessere Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Die Einrichtung des Hauses, die Suche nach den verschiedenen Lehrern oder nach Plätzen in den Schulen, die Anschaffung von Wagen und Pferden, die Einstellung von Hauspersonal, alles lastet auf meiner Mutter. Und die Geburt eines weiteren Kindes steht bevor. Berichtet die Tochter Tatjana über diese Zeit, und in ihres Vaters Tagebuch finden wir die Sätze: Der vergangene Monat in Moskau war das Schlimmste in meinem Leben. Die ganze Zeit richten Sie sich ein. Wann wollen Sie nur zu leben beginnen? Unser Leben verlief nach folgendem Rhythmus. Meine Mutter und ich standen spät auf und verbrachten den Tag mit Besuchen, die wir abstatteten und erhielten. Abends fuhr man im Wagen oder Pferdeschlitten zu Bällen oder Abendgesellschaften. Mal fand meine Mutter Freude an diesem Lebensstil, mal erkannte sie aber auch seine Nichtigkeit. So schrieb sie an ihre Schwester: Ich habe den Eindruck, dass wir uns jetzt dem gesellschaftlichen Leben voll und ganz verschrieben haben. Ehrlich gesagt finde ich im Augenblick nicht viel Gefallen daran. Donnerstags haben wir unseren Jour fix. Da warten wir dann und sitzen da wie die Dummköpfe. Mein Sohn Ljowa lauert am Fenster, wer kommt. Dann gibt es Tee, Grog, Gebäck und Butterbrötchen. Das alles verschwindet in Windeseile. Auf gleiche Weise werden auch wir empfangen. Und auf den Tees, zu denen wir uns begeben, benehmen wir uns ebenso. Tolstoi entzieht sich seinen familiären Verpflichtungen zunächst nicht völlig. Er begleitet die junge Tochter auf ihren ersten Ball in ernstlicher Sorge, ob ein nicht perfekt verheilter Schlüsselbeinbruch ihr Dekolleté beeinträchtigen könnte, kümmert sich auch um ihre Aufnahme in eine Malschule, doch in erster Linie sucht er Kontakte ganz anderer Art. Zu dieser Zeit besuchte er die Gefängnisse und Haftanstalten, ging zu den Distriktgerichten und den Verhandlungen der Friedensrichter und sah sich die Musterung der Soldaten an. Man hätte meinen können, er suchte absichtlich überall den Anblick von menschlichem Leid und menschenzugefügter Gewalt. Es war, als wendete er den Blick von allem, was Freude und Glück ist in der Welt, um nur das Gegenteil zu sehen. Er denkt an die christliche Nächstenliebe und es quält ihn sein Besitz. Seine Vorstellungen von einem asketischen Kommuneleben müssen seiner Familie reichlich absurd vorgekommen sein. Die beiden Güter Nikolskoje, 100 Kilometer von Jasnaja Poljana entfernt und landschaftlich besonders reizvoll gelegen, und Samara, weit weg in der Kalmückensteppe, wo er eine Pferdezucht betreibt und jeden Sommer Stutenmilch gegen eine beginnende Tuberkulose trinkt, will er den Armen übergeben und die Einkünfte aus Jasnaja Poljana nur so lange behalten, bis sich die Familie an ein weniger aufwendiges Leben gewöhnt hat. Etwa so. Alle zusammen wohnen. Die Männer in einem Zimmer, die Frauen und Mädchen in einem anderen. Ein Zimmer als Bibliothek für geistige Arbeit und ein Arbeitszimmer für alle gemeinsam. Weil wir so verwöhnt sind, noch ein besonderes Krankenzimmer. Sonntags Mittagessen für die Elenden und Armen, Lektüre, Gespräche. Lebensweise, Essen, Kleidung, alles so einfach wie möglich. Alles Überflüssige, Klavier, Möbel, Kutschen, verkaufen und verschenken. Tolstoi fängt zugleich mit dem einfachen Leben an, beginnt früh aufzustehen, sein Zimmer selbst aufzuräumen und sauber zu machen. Denn dass ein Mann, der sein Nachtgeschirr von einem Lakaien ausleeren lässt, humanitäre Empfindungen hegen kann, werde ich niemals glauben. Er hackt und sägt Holz, schöpft Wasser aus dem Brunnen im Hof, zieht es in einem riesigen Bottich auf einem kleinen Schlitten zum Haus. Er lernt schustern, näht sich in Zukunft recht und schlecht seine Stiefel selbst. Stiefel genäht ist eine Eintragung, die man nun häufig im Tagebuch findet. Er fährt in der Eisenbahn nur noch dritter Klasse, wenn er die 200 Kilometer zwischen Stadt und Landhaus nicht überhaupt zu Fuß zurücklegt. Im Sommer kümmert er sich um die Wirtschaft, arbeitet auf dem Gut zusammen mit den Bauern, hilft bei der Ernte und animiert auch seine Familie, besonders die willfährigen Töchter, zum Mittun, karrt armen Bäuerinnen den Mist auf ihre Felder und bemüht sich in jeder Weise, ein guter Mensch zu sein. Da seine Taten und Gedanken jedoch stets hinter seinen eigenen Erwartungen zurückbleiben, er gegen Angehörige wie Untergebene oft unwirsch oder herrisch ist, Müßiggang, Völlerei, Bosheit und sexuelle Begierde nicht unterdrücken kann, ist er nicht glücklich. Häufiges Unwohlsein, allgemeine Schwäche, Fieber, Leibschmerzen, Kopfweh, Herzbeschwerden, später Typhus, Gelbsucht und Malaria quälen ihn. Seine Gedanken kreisen um den Tod. Vor dem Schlafengehen schreibt er jetzt oft ins Tagebuch, wenn ich morgen noch lebe oder so ich noch lebe. Und am nächsten Morgen? Ich lebe noch. Er lebt noch 30 Jahre und wird nie ans Ziel kommen. Er liest Schopenhauer und die fernöstlichen Weisen, plagt sich mit der Abfassung unzähliger ethisch-religiöser und sozialrevolutionärer Traktate, beteiligt sich bei der Volkszählung von 1882 als freiwilliger Helfer in den Moskauer Elendsbezirken und organisiert während der großen Hungersnot 10 Jahre später eine landesweite Hilfsaktion, durch die täglich 16.000 Menschen eine warme Mahlzeit erhalten. Dass er seine literarische Produktion vernachlässigt, was schon den Kollegen Turgenew vom Sterbebett aus zu einem emphatischen Appell an Tolstois künstlerisches Gewissen veranlasst hatte, das kränkt Sofja am meisten. Immerhin ist sie mit Russlands größten lebenden Romancier verheiratet und kann und will nicht akzeptieren, dass er sein Genie an Dinge verschwendet, die ihn von seiner eigentlichen Aufgabe abhalten. Er entgleitet ihr immer mehr. Schließlich ist sie zufrieden, wenn er krank ist. In Krankheit und Hilflosigkeit gehört er noch ihr. Ich war glücklich, ihn Tag und Nacht pflegen zu können. Hatte eine Aufgabe, deren Sinn nicht angezweifelt werden konnte, die einzige, zu der ich fähig bin. Ich war umso glücklicher, je schwerer mir alles fiel. Jetzt ist er wieder auf den Beinen und gibt mir zu verstehen, dass er meiner nicht mehr bedarf. Tolstoi denkt an Trennung. Die Stimmung bleibt gespannt. Und ein halbes Jahr später, nach einer großen Aussprache, in der sich die Ehegatten all ihren Ärger, ihre Wut und Enttäuschung hemmungslos ins Gesicht schleudern und die verängstigten Kinder weinend in einer Ecke hocken, da verlangt Tolstoi die Scheidung. Er will nach Paris oder Amerika. Doch er bleibt. Sofja, die schon ihre Koffer hat packen lassen, macht ihre Drohung, wegzufahren oder ins Wasser zu gehen, auch nicht wahr. Szenen einer Ehe, die sich so oder ähnlich noch unzählige Male abspielen und hier nicht wiederholt werden müssen. Sonja wird bis zum Tode wie ein Stein an meinem Hals und in der Kinder hängen. Wahrscheinlich braucht man das. Man muss lernen, auch mit einem Stein am Hals nicht unterzugehen. Ach, wie wenig Güte bringt er uns, der Familie, doch entgegen. Immer nur Härte und Gleichgültigkeit. Zwei seiner Ideen setzt Tolstoi nach endlosen Streitereien durch. Er verzichtet auf jede Art von Besitz sowie auf alle Autorenrechte an den nach 1881, also nach seiner geistigen Wiedergeburt, entstandenen Werken. Für die früheren Veröffentlichungen erhält seine Frau die Urheberrechte, wie sie nun auch die Plackerei mit dem großen Besitz hat, der zwischen ihr und den Kindern aufgeteilt worden ist. Tolstoi, nominell ein armer Mann, lebt als Gnadenbrotempfänger ganz komfortabel in seiner reichen Familie. Die Legende vom asketischen Märtyrer, die langsam aber stetig im Lande wächst, verfängt den Jasnaja Poljaner nicht. Er lebt seine unmittelbare Umgebung doch zu oft, wie er grob zu seinen Untergebenen ist, nach ein paar Mahlzeiten Wassergrütze sich wieder üppigeren Tafelfreuden hingibt und in sexueller Hinsicht keineswegs abstinent lebt. Seine Frau begehrt er noch immer, verlangt auch gegen ihren Willen den Vollzug der ehelichen Gemeinschaft. Verbrecherisch mit ihr geschlafen. Sehr schlecht geschlafen. Beschämende Unenthaltsamkeit beim Essen. Gestern bis 12 Uhr Karten gespielt. Beschämend. Abscheulich. Heute kam ein Pilger. Ich gab ihm 15 Kopeken. Er bat um ein paar Hosen. Ich gab ihm keine, obwohl ich welche hatte. Er kannte mein niederträchtiges Streben nach Ruhm daran, mit welchem Interesse ich beim Zeitunglesen nach dem Namen Tolstoi suchte. Werde nicht mehr schreiben. Diesen Vorsatz setzt er zum Glück nicht in die Tat um. Er schreibt weiter. Eine Unzahl sehr theoretischer und eher blässlicher Traktate, Reflexionen und Abhandlungen über Gott und die Welt. Aber auch Literarisches. Die Erzählung »Der Tod des Ilja Iljitsch« entsteht. Das Drama »Die Macht der Finsternis«, zunächst von der Zensur verboten, ebenso wie die Erzählung »Die Kreuzersonate«, deren Veröffentlichung die Gräfin Tolstoi dem Zaren bei einer Privataudienz durch einen Trick förmlich abluchst. Obwohl ihr das Werk wegen seiner frauenfeindlichen Haltung und seiner bigotten Verdammung jeglicher Sinnenlust gründlich zuwider ist. Ich fühle genau, dass diese Novelle gegen mich gerichtet ist. Sie hat mich schrecklich gekränkt, vor den Augen der ganzen Welt gedemütigt und den letzten Rest von Liebe zwischen uns zunichte gemacht. Einmal noch kommen sich die Eheleute für kurze Zeit etwas näher. Beim Tod des 13. Kindes, des kleinen Ivan, der 1895 mit 7 Jahren an Scharlach stirbt. Doch zeigt sich auch hier die unüberwindbare Kluft, die beide voneinander trennt. Heute haben wir Wanitschka begraben. Ein entsetzliches, nein, kein entsetzliches, sondern ein erhabenes seelisches Erlebnis. Sonja vermag es nicht so zu sehen. Mit ihm verschwindet eine ganze zauberhafte, manchmal fast wahnwitzig fröhliche kleine Kinderwelt. Nie mehr ein Kind, das zu laufen versucht. Niemals mehr Kinderlachen, Spiele, funkelnde Bäume zu Weihnachten und bunte Eier zu Ostern. Niemals mehr. Sie ist 51 Jahre alt und verliert fast den Verstand vor Schmerz. Doch als sie 2 Jahre später die Musik als Trösterin entdeckt und eine etwas schwärmerische Seelenfreundschaft zu dem Komponisten Sergei Iwanowitsch Tanejew entwickelt, da hat das die fürchterlichsten Auftritte ihres Mannes zufolge, der nun seinerseits an den Rand des Wahnsinns gerät. Deine engen Beziehungen zu Tanejew sind mir nicht peinlich, sie sind mir eine fürchterliche Qual. Wenn ich unter diesen Verhältnissen weiterlebe, vergifte und verkürze ich mein Dasein. Schon seit 1 Jahr kann ich nicht arbeiten und lebe nicht, sondern leide ständig. Ich kann das nicht mehr ertragen. Übrig bleibt nur eins, sich zu trennen. Das Allerbeste wäre, ich ginge ins Ausland. Weder trennt er sich von ihr, noch gibt sie ihre platonische Liebe zu Tanejew auf, dessen Rückzug sich eines Tages unauffällig von selbst vollzieht. Auf dem Vormarsch hingegen befindet sich das Heer der Tolstoianer. Jener Jünger, die in abgelegenen Gegenden Russlands asketische Kommunen gründen, wenn sie es nicht vorziehen, zu Füßen des Meisters zu hocken. An der Spitze der ehemalige Gardeoffizier und Gutsbesitzer Wladimir Tschertkow, den Sofja bald als den leibhaftigen Teufel empfindet, ganz einig darin mit Maxim Gorki. Ich hatte stets den Eindruck, dass diese Leute das Haus mit einer Atmosphäre von Heuchelei, Feigheit und kleinlichem Krämergeist erfüllten, gerade als warteten sie auf eine Erbschaft. Fast alle seufzen viel und küssen gern. Alle haben schweißige, schwammige Hände und falsche Augen. Aber gleichzeitig sind sie praktische Menschen, die ihre irdischen Angelegenheiten äußerst geschickt zu regeln verstehen. Im Jahre 1901 verhängen die 7 demutsvollen Metropoliten und Bischöfe, die um diese Zeit die Synode der rechtgläubigen Kirche bilden, über Tolstoi den Kirchenbann, was seine Popularität im Lande ungemein steigert. Sofja, in diesem Moment ganz liebend empörte Gattin eines berühmten Schriftstellers, verteidigt ihren Mann leidenschaftlich. Ihr öffentlicher Brief in einer großen Zeitung macht Furore. Tolstoi reagiert gelassen. Er antwortet der Synode: Ich begann damit, dass ich meinen orthodoxen Glauben lieber gewann als meine Ruhe. Darauf gewann ich das Christentum lieber als meine Kirche. Jetzt liebe ich die Wahrheit mehr als alles auf der Welt. Die Exkommunizierung ist eine Folge der dritten und letzten großen Romanveröffentlichung des Dichters, in der er unter anderem die kirchlichen Rituale lächerlich macht. Im Übrigen schildert Auferstehung, in einem Satz ausgedrückt, die Geschichte eines Mannes, der ein unschuldiges Mädchen verführt, das durch dieses Erlebnis aus der Bahn geworfen wird. Er bereut seine Sünde, versucht wieder gut zu machen, was nicht wieder gut zu machen ist, findet aber auf diesem Wege zur wahren Religion und ändert sein Leben von Grund auf. Die Quäker beschweren sich. Sie wollen das Buch nur akzeptieren, wenn das Verführungskapitel gestrichen wird. Der Dichter Tolstoi hat dem Moralisten Tolstoi einen ganz schönen Streich gespielt. Die sündige Leidenschaft zwischen dem Fürsten Nechludow und der jungen Katjuscha ist so viel anrührender und aufregender, so viel interessanter und überzeugender geschildert als die anschließende, eher blässlich wirkende, bußfertige Reue, dass die Bedenken der Puritaner durchaus verständlich sind. Tolstoi verteidigt und entschuldigt sich schriftlich. Ich kann nur sagen, dass ich das Buch mit einem Herzen voller Hass gegen die Begierde schrieb. Und eines der Hauptanliegen meines Buches war es, meinen Ekel zum Ausdruck zu bringen. Sollte mir dies nicht gelungen sein, bedauere ich es sehr und bekenne mich schuldig, wenn ich bei der Szene, von der Sie schreiben, so wenig Umsicht gezeigt habe, dass sie einen so schlechten Eindruck auf Sie ausüben konnte. Tolstois späte Jahre, sein Haar und sein Bart sind weiß geworden und sein Gesicht voller Falten, doch sein Gang ist noch immer aufrecht und elastisch. Diese späten Jahre sind von häufigen und schweren Krankheiten begleitet, in denen Sofja nicht an liebevoll lauernder Pflege fehlen lässt. Dennoch ist der abgrundtiefe Graben, der die Familie trennt, auf der einen Seite der Vater und die Töchter, auf der anderen Seite die Mutter und die Söhne, durch nichts mehr zu überbrücken. Noch einmal posiert das Ehepaar auf Sofjas Wunsch am 48. Hochzeitstag für den Fotografen. Tolstoi am gleichen Abend: Wir küssten uns und haben beide schön geweint. Doch als sie dann eines Nachts in panikartigem Wahnzustand und unter Verletzung jedes Anstandsgefühls das Schlafzimmer ihres Mannes durchwühlt, um in den Besitz des geheimen Tagebuchs zu gelangen, in dem sie Aufschlüsse über sein Testament vermutet, da beschließt er zum letzten Mal, aus diesem Leben fortzugehen. In einer stürmischen Herbstnacht des Jahres 1910 schleicht er sich, ein unsicherer, schon etwas verwirrter 82 Jahre alter Mann, in Begleitung seines Leibarztes auf jene Reise mit unbekanntem Ziel, die wenige Tage später auf einer Bahnstation in einem bescheidenen Zimmer des dortigen Stationsvorstehers endet. Seine Frau, die sich nach Bekanntwerden seiner Flucht auf verschiedene Weise ums Leben zu bringen versucht, ehe sie in Begleitung ihrer Kinder per Sonderzug nach Astapovo reist, will der Dichter nicht mehr sehen. In seinem Abschiedsbrief hatte er sie um Vergebung gebeten, wenn er in irgendetwas vor ihr schuldig geworden sei, und die gleiche Bitte auch an sie gerichtet. Zudem hatte er ein paar Monate zuvor in einem langen Schriftstück sein Verhältnis zu ihr dargelegt und mit dem Bekenntnis geschlossen, er habe sie von Jugend an geliebt und nie aufgehört zu lieben. Dieser Brief fand sich erst im Nachlass. Sofja Tolstoi überlebte ihren Mann um 9 Jahre. Sie blieb auf dem Gut wohnen, von dem ihr fast nichts mehr gehörte, und verbrachte ihre Zeit, ruhig und ausgeglichen, mit dem Andenken an ihren berühmten Mann. Unter all seinen Romanfiguren war er gewiss die tragischste. Und sie, wie er einmal in seinem Tagebuch festgehalten hat, genau die Frau, die er brauchte. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Szenen einer Ehe, die Tagebücher von Leo und Sofja Tolstoi. Erstsendung im RIAS am 2.12.1989. Autorin ist Barbara Sandberg. Am kommenden Samstag beschäftigen wir uns unter anderem mit den 20er Jahren in Berlin. 2020 ist ja auch so ein Ganzjahresjubiläum. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.